Den Meldungen der südkoreanischen Internetzeitungen Tongilius und Jajushibo zufolge hielt das Komitee zur Forcierung der gesamten nationalen Friedensaktion 15. August für die Wiedererlangung der Souveränität und die Verwirklichung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel, das aus den Organisationen und Parteien der 16 Gebiete Südkoreas und verschiedener Schichten und Kreise wie Arbeiter, Bauern, Arme, Frauen, Jugendliche und Studenten besteht, am 3. August in Seoul eine Pressekonferenz ab. Auf der Pressekonferenz unterstrichen die Redner, wegen der USA sei die koreanische Nation gespaltet worden und er leide große Schmerzen. Sie seien auch Drahtzieher des Verbrechens Japans in Bezug auf die Frage der koreanischen Halbinsel. Sie erklärten, dass man am 15. August auf dem Solo-Platz vor den Botschaften der USA und Japans und in der Umgebung des Platzes Gangnam-un gesamtnationale Kundgebung, Marsch und Friedensaktion zur Bildung eines Menschenbandes durchführen werde. Dann wurde das Pressekonferenzdokument verlesen, in dem die USA und die südkoreanische Regierung dazu aufgefordert wurden, die gemeinsamen Militärübungen einzustellen, die Verhandlungen für das Ersetzen des Waffenstillstandsabkommens durch ein Friedensabkommen aufzunehmen, auf die feindselige Politik und die Politik für Krieg gegen den Norden zu verzichten, den Betrieb und die zusätzliche Stationierung von Saat zu widerrufen und das militärische Abkommen mit Japan und die Vereinbarung über die Frage der Sexualsklaverei der japanischen Armee abzuschaffen.